Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 3. Hören, Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wer besucht welchen Kurs? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus, A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Grüß dich, Erik. So, hier ist das neue Kursprogramm von der Volkshochschule. Wir wollten doch auch etwas machen. Hallo, Julia. Stimmt. Annette hat mich schon angerufen. Sie weiß auch schon, was sie machen möchte. Sie geht in den Kurs Fotografieren. Aber ich habe gedacht, dass sie lieber einen Malkurs machen möchte. Ja, aber jetzt hat sie eine neue Kamera. Die interessiert sie im Moment mehr. Sie hören jetzt den Text. Und Thomas interessiert sich für die Schreibwerkstatt. Schreiben? Das kann er doch. Ja, aber hier lernt man, wie man Geschichten und Texte schreibt. Und das ist etwas anderes. Martin wollte sich eigentlich auch anmelden, aber dann hat er doch den Theaterkurs gewählt. Das ist bestimmt gut für ihn. Er singt ja schon so toll. Und hier kann er noch kreativer sein. Dann habe ich noch mit Sarah gesprochen. Ich weiß schon. Bei ihr geht es bestimmt um Computer. Klar, sie ist so fit im Internet. Braucht sie dann einen Kurs? Schon, aber einen Kurs, in dem sie lernt, was sie machen kann, wenn ihr Computer kaputt ist. Gut. Und was würdest du gern machen, Erik? Mal sehen. Ich glaube, etwas mit Musik. Gitarre kann ich ja schon, aber ich möchte gern auch mal ein anderes Instrument lernen. Hier, schau mal. Und du, Julia? Ich denke, ich möchte mal lernen, wie man ein richtig gutes Essen macht. Du kochst doch schon sehr gut. Aber ich suche neue Ideen. Ende hören, Teil 2.